Aber aus irgendeinem Grund muss ich immer wieder daran denken. Manchmal taucht die Erinnerung wie aus dem Nichts auf. Hey, er hat mich mit einem Schwein verglichen und alle haben gelacht. Und dann fühle ich mich jedes Mal aufs Neue gedemütigt. Und du kannst dir die Sache nicht aus dem Kopf schlagen? Fragte Fatima. Nein, es ist echt seltsam. Ich verstehe ja, warum unsere Feinde uns schaden wollen. Aber warum sollten unsere eigenen Gedanken und Erinnerungen das tun? Und warum können wir sie nicht einfach stoppen? Ich meine, ich habe meine Beine und Augen ja auch unter Kontrolle. Warum klappt das mit den Gedanken und Erinnerungen nicht? Wenn ich ins Bett gehe, sage ich meinen Beinen, sie sollen sich ausruhen. Und meinen Augen, sie sollen sich schließen. Warum kann ich meinen Gedanken nicht sagen, dass sie aufhören sollen zu kreisen? Mein Lehrer meint, dass mein Geist schwach ist und ich mehr Übungen machen soll. Seilspringen und Kopfstand und so? Nein, Übungen für den Geist, erklärte Anand. Ich soll zum Beispiel die Augen schließen und mich auf meine Atmung konzentrieren, damit ich spüre, wie der Atem in meine Nase rein und wieder rausströmt. Das soll ich jeden Tag eine Stunde lang tun. Und wenn irgendwelche fiesen Erinnerungen oder nervigen Gedanken auftauchen, soll ich sie einfach ignorieren und konzentriert weiteratmen. Und das funktioniert? Fragte Fatima. Geht so, sagte Anand. Meist schleichen sich nach einer Minute, manchmal auch schon nach ein paar Sekunden, die ersten Gedanken ein. Dann frage ich mich zum Beispiel, was es wohl zum Abendessen gibt. Oder ich höre wieder das Gelächter nach Tashis blödem Spruch. Und dann vergesse ich meinen Atem völlig. Aber mein Lehrer sagt, ich soll trotzdem weiter üben. Er meint, die Übung würde uns klar machen, warum wir im Leben so viel leiden. Und? Drängte Fatima. Warum? Die Übung soll uns zeigen, dass wir nicht wirklich begreifen, was in uns vorgeht. Wir wissen nicht, woher Gedanken, Erinnerungen und Gefühle eigentlich kommen. Und weil wir keine Macht über sie haben, stoßen wir Menschen vor den Kopf, die wir eigentlich lieben. Oder wir schaden uns selbst. Tashi wollte mich mit seiner Bemerkung bestimmt gar nicht beleidigen. Er war wahrscheinlich nur scharf auf ein größeres Stück Kuchen und hat das Erstbeste gesagt, was ihm in den Sinn kam. Und obwohl ich mich absolut nicht an seinen Spruch erinnern will, kann ich meine Erinnerungen nicht beeinflussen. Und das macht mich wütend. Und manchmal, wenn ich wütend bin, fühle ich mich wie ein Teekessel, der überkocht. Dann schießt in alle Richtungen heißes Wasser. Meine Wut macht mich fies, sogar meinen Freunden gegenüber. Und am Ende beleidige ich sie. Und solange immer wieder neue Gedanken und Erinnerungen in uns hochploppen und uns mit irgendeiner Begierde oder mit Wut füllen, ist für Glück kein Platz. Selbst die schlimmsten Kriege der Welt haben nicht wegen einem bösen Gott begonnen, sondern wegen allen möglichen Kränkungen und der Unersättlichkeit in den Köpfen der Menschen. Das war es, was Buddha vor Tausenden von Jahren herausgefunden hat. Es trifft auf alle Menschen zu, die jemals auf der Welt gelebt haben und jetzt leben, egal an welche Götter sie glauben und welche Sprache sie sprechen. Menschen, ob indisch oder chinesisch, römisch oder persisch, christlich oder muslimisch, spüren oft eine Begierde oder irgendwelche Aggressionen in sich. Und das macht sie so unglücklich, dass sie lieber ihre Mitmenschen verletzen, anstatt zusammenzuarbeiten, um Naturkatastrophen wie Plagen, Seuchen oder Erdbeben zu bekämpfen. Ja, selbst bei Tieren, etwa bei Tigern oder Adlern, kommt das vor.